Ich reise durch die Welt, ich blicke durch die Zeit. Ich suche nur nach dir in der Vergangenheit. Ihr Augenblick so schön, ihr Körper makellos. Ich muss sie wiedersehen. Ich werd die Zeit zurückdrehen. Ich geh ins Lichtspielhaus, ich schau mir Fotos an. Ich hab sie auf Vinyl und starr die Leinwand an. Sie haben Sexappeal, sie sind so elegant. Sie versprühen den Charme und nutzen ihren Verstand. Verstand, ist das zu viel verlangt, verlangt? Komm, steig ein zu mir, wir reisen durch die Zeit. Suchen unsere Frauen in der Vergangenheit. Und nach dem ersten Kuss wirst du verstehen, nur tote Frauen sind schön. Komm, steig ein zu mir, wir reisen durch die Zeit. Suchen unsere Frauen in der Vergangenheit. Und nach dem ersten Kuss wirst du verstehen, nur tote Frauen sind schön.